Ich hab die Schnauze voll! Weil ich gehe ja nicht mehr mit, ne? Okay. Ich warte jetzt nur noch drauf, dass alle sich gesockelt und verzaubert haben. Das ist mir egal, Illusum. Das ist Eat My Dots mit Max F. und Klimperkurte, die nichts anderes wollen als Stress fahren. Was anderes wollen die nicht. Okay. Haben nichts Besseres zu tun anscheinend. Wenn man sie beachtet, dann machen sie weiter. Also einfach nicht beachten, einfach drüber hinweggehen. Deswegen sind wir nicht oben drin und gut ist. Drei Kalber, ein Arschloch, den man am besten an die Wand stellt und abknallt. Punkt. Frag mich nicht mehr.